herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 35/2013. Was ist die Woche passiert? Ja, das große TV-Duell, ja, nein, kein Stoff leider für diese Sendung, nichts großartig gebracht, außer vielleicht die armselige Haltung der Bundeskanzlerin gegenüber dem NSA-Skandal, ja, da hat man Steinbrück da schon wesentlich besser gefallen, aber Ahnung davon hat, das mag ich auch noch dahingestellt sein lassen. Egal. Dennoch gab es wieder ein paar Sachen in dieser Spy-Affäre, ja, die ich halt jetzt heute mal wieder bringen muss. Ja, hab mich ja in letzter Zeit zurückgehalten, um nicht hier permanent nur davon zu berichten, aber es wird jetzt mal wieder Zeit, denn es gilt jetzt als sicher, Google ist an dieser US-Spionage beteiligt und muss lügen. Ja, und zwar von Gesetzes wegen her muss ich sagen, dass sie nicht beteiligt sind, auch wenn sie beteiligt sind. Und ansonsten könnten tatsächlich nicht nur jetzt die Firma an sich, ja, sondern persönlich die Verantwortlichen in der Firma wegen Landesverrat zumindest theoretisch mit der Todesstrafe bestraft werden. Deswegen macht's natürlich keiner. Ja? Niemand sagt dort ein Wort und das wäre fatal. Das hat man auch gesehen, ja, wie das abläuft. So schlimm, dass eben auch Betreiber von sicheren Diensten freiwillig aufgeben müssen und dann trotzdem noch einer Klage gegenüberstehen, weil sie den Dienst eingestellt haben und damit eben die Datensammelaktion der NSA gestört haben, sozusagen. Ja? Es ist unglaublich, das sind Sachen, die möchte man ja gar nicht glauben, weil man dachte, man hätte dieses dunkle Kapitel der Menschheit schon hinter sich, ja. Aber nein, es lebt wieder auf in digitaler Form sozusagen. Ja. Aber warum ist man denn jetzt sicher, dass Google mit Prism zusammenarbeitet, wenn sie doch sagen, nein, sie arbeiten nicht zusammen? Woher soll man das dann wissen? Ganz klar, es ist ein Brief aufgetaucht, ein Gerichtsbrief, und da haben die Zensoren vergessen, etwas zu schwärzen, nämlich den Namen, ja, und damit, an einer Stelle, ja, und damit ist klar belegt, dass Google mit der NSA zusammenarbeitet, ja, und das, was eben viele befürchtet haben, dass eben diese Firmen Google, Microsoft, Facebook eben nicht sagen dürfen, dass sie zusammenarbeiten, das ist wirklich ein unglaublicher Vorgang, das hat nichts mehr mit einem freiheitlichen, demokratischen Staat zu tun. Das ist wirklich sehr, sehr bedenklich. Und da muss man dann halt auch die Aussage des Lavabit-Entwicklers, der ja auch seinen Dienst eben eingestellt hat, ja, muss man da wirklich für voll nehmen, auf keinen Fall mehr US-Dienste zu nutzen. Diese sind nicht sicher. Und das hat er selbst als US-Bürger gesagt. Ja. Also dieses Schriftstück, ich habe hier mal den Link reingemacht auf googlewatchblog.de, wo das auch veröffentlicht. Da wird eben klar deutlich, dass es nun mal so ist, und damit muss man natürlich auch Konsequenzen ziehen. Ja. Ich habe ja schon längere Zeit, seit eben dieser Skandal angefangen hat, überlegt auf eine geeignete Reaktion darauf. Ja. Und ich habe lange genug gewartet, um zu gucken, was da passiert. Es passiert nichts. Das heißt, es soll wohl alles so weiterlaufen. Die NSA macht Druck, dass eben alles so weiterläuft wie bisher. Unsere Politiker in Europa haben offenbar auch kein großes Interesse daran, etwas zu ändern, zumindest die momentan an der Regierung sind. Das grenzt meiner Meinung nach auch schon an Landesverrat, dass man da nicht vehement etwas dagegen tut. Da kann man auch mal Sanktionen verhängen, ja, sage ich mal ganz knallhart, weil das ist ein Angriff, ich habe schon mal gesagt, ein Angriff auf unsere Integrität, ja, und Souveränität. Dennoch ist es natürlich so, dass man hier die Fassung bewahren muss und nicht in Panik ausufern, das nicht in Panik ausufern darf, denn ganz klar, die Dienste haben das schon lange Zeit gemacht und irgendwie hat man das ja auch schon gewusst, Ja, man darf es nur nicht akzeptieren. Jetzt, wo es raus ist, muss man meiner Meinung nach Konsequenzen auch ziehen, um auch ein Signal zu setzen. Ja, und mein Lieblingsdienst Google, ja, musste da auch federn lassen jetzt. Ich habe meinen geliebten Gmail-Account, ja, nutze ich nicht mehr und habe eine neue Mail-Adresse für meine private E-Mail-Post genommen. Und das ist mir gar nicht so einfach gefallen. Und es hat auch einiges an Nerven gekostet. Ich habe jetzt eine gute Lösung gefunden, ja, auf dem Android-Gerät mit K9 Mail. Da wird auch nichts mehr synchronisiert, auch keine Kontakte mehr werden synchronisiert und so weiter. Und ich wollte ein Mail-Dienst haben, der auch die Daten komplett verschlüsselt ablegt. Gmail ist ein sehr sicheres System, das muss man sagen. Ja. Die benutzen das Perfect Forward Secrecy, also konsequent. Damit ist die Übertragung sehr, sehr sicher. Nur die Daten liegen eben an der falschen Stelle und Google muss Zugang zu Regierungsstellen, vermutlich nicht nur der NSA, gewähren. Und damit sind die Daten eben nicht mehr sicher, trotz der sicheren Übertragung. Google könnte mit Gmail das ändern, wenn nämlich eine Client-zu-Client-Verschlüsselung im Browser stattfinden würde, so dass Google selbst die Daten nicht entschlüsseln kann. Das würde natürlich einmal gegen das Geschäftsmodell von Google gehen, die ja die Werbung auch, was ich übrigens nie als Problem empfunden habe, auch scannt und damit eben dann entsprechende Werbebotschaften einblendet, ja, so wie eben ein Spam Scanner nach die Nachricht auch scannt, ob das Spam ist und dann eben markiert. Das ist nichts Schlimmes, aber das geht eben darüber hinaus und da ist dann eben angesagt, dass man eben was macht. Und das könnte natürlich Google nicht mehr machen, ja, wenn das Client-zu-Client-Verschlüsselung wäre. Außerdem würde dann eventuell Google Mail auch oder Google Schwierigkeiten bekommen, wie eben zu die Betreiber der sicheren Maildienste, Lavabit zum Beispiel und Silent Circle. Wobei da war das ein bisschen anders dann mit den Keys. Da wurde nämlich verlangt, dass die Schlüssel herausgeben, die hinterlegt wurden. Und da hat eben der Lavabit-Entwickler gesagt, nein, das mache ich nicht. Da mache ich lieber den Service dicht. Und möglicherweise kriegt er dafür auch noch ein Strafverfahren an den Hals, weil er den Service dicht gemacht hat und die Schlüssel dann eben so nicht rausgerückt hat. Genau, also Silent Circle hat da schon ein bisschen früher reagiert, noch bevor eine Anfrage kam, haben die den Dienst eingestellt. Ich glaube, da kann dann rechtlich nichts mehr machen. Ich hoffe, dass auch der Lavabit-Entwickler da hoffentlich keine weiteren Schwierigkeiten bekommt, für das, dass er so viel Courage gezeigt hat. Aber ja, wer schützt uns vor der NSA? Niemand, ja, niemand von uns, kann er will, ja, und dann muss man sich eben selbst schützen. Ja, und das geht eben hier damit mit einem lokalen Server, ja, mit einem Serverbetreiber auch, ja, der eben voll verschlüsselt arbeitet und auch Perfect Forward Secrecy anbietet. Und gleichzeitig eben die Daten garantiert auf deutschen Servern ablegt oder auf europäischen Servern, außer eben Großbritannien, weil die sind mindestens genauso schlimm wie die NSA, GCHQ mittlerweile auch ja unter Beschuss diese Woche gekommen oder immer mehr unter Beschuss gekommen. Und auch hier muss was gemacht werden, wenn die Politiker sich wirklich darum kümmern würden, dann müsste jetzt spätestens Großbritannien mit Ausschluss aus der EU gedroht werden, denn andere EU-Staaten nachrichtendienstlich anzugreifen, das ist schon ein großes Ding. Das hätte noch vor einigen Jahrzehnten zu einer ganz schlimmen Eskalation geführt. Ja. Zumindest wenn dies in dem Ausmaße geschehen wäre und von der richtigen Nation gemacht wurde. Komischerweise. Gut, Brasilien, die machen was. dagegen, ja, nicht so wie unsere Sessel Pupser, ja, sondern Brasilien wehrt sich, und zwar zum Beispiel mit einem Satellit gegen die Spionage. Wie geht das? Das Problem ist, dass die Kommunikation oftmals über Satelliten läuft. Ja. Gerade Internetkommunikation kann nicht hier eingesperrt werden. So werden eben auch andere Wege benutzt. Und hier geht es hauptsächlich um diese Telefonverbindungen, ja. Und bisher wurden eben Satelliten und Festnetzverbindungen benutzt, die auch anderen Ländern zugänglich war, ja. Und damit ist das natürlich ein Einfalltor gewesen, um eben Daten abzuzapfen. Ja. Jetzt hat Brasilien einen eigenen Kommunikationssatelliten. Und je nachdem, ich habe keine Informationen, wie im Detail das gemacht wird, aber damit ist es zumindest theoretisch möglich, eine sichere Kommunikation im Land zu gewährleisten, ja, und zumindest mal bis zu der Empfängerseite her die Nachrichten, oder eben nicht bis zur Empfängerseite, sondern bis zu dem Mittelweg zum Empfänger dann eben zu sichern, dass zumindest an der Stelle nichts abgehört wird. Und es ist auch ein symbolischer Akt, ja. Und das ganzen 460 Millionen Euro wurde da dafür mit den französischen Unternehmen Thales Alenia und Ariane Space unterzeichnet, ja, ein Vertrag. Und 2016 soll es dann losgehen. Und damit ist dann eben eine zumindest NSA-freie Inlandskommunikation per Telefon über oder für Brasilien möglich. Ob da dann auch Internetdaten darüber laufen, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber es zeigt, dass hier was gemacht wird. Und ich würde mir auch wünschen, dass auch unsere Satelliten beispielsweise hier angepasst werden. Beispielsweise muss die auch hier die Übertragung verschlüsselt erfolgen bis zum Satelliten und dann wieder zurück zu der Basisstation, die dann eben das wieder entschlüsselt, und ich weiß, diese Schlüssel sind dann eben sehr, sehr schwer geheim zu halten, aber vielleicht könnte man hier auch ein System wie eben dieses Perfect Forward Secrecy machen, wo eben die Schlüssel sehr schnell, sehr oft gewechselt werden, so dass selbst wenn mal ein Schlüssel geknackt wird oder eben herausgepresst wird, dass dann eben hier nur ein minimaler Teil der Kommunikation damit entschlüsselt werden kann. Da ist es dann fast sinnlos, hier so einen Schlüssel hier zu erpressen. Ja. Aber es gibt also durchaus Möglichkeiten, die könnten die Politiker anwenden, wenn es sie wirklich interessieren würde. Ja, und es ist ein Problem, das muss politisch angegangen werden. Ansonsten haben die Nutzer eben nur die Möglichkeit, sich selbst so zu schützen mit Verschlüsselung. Da immer darauf achten, Client-zu-Client-Verschlüsselung. Server-zu-Server-Verschlüsselung ist vollkommen uninteressant. Ja, die Schlüssel müssen die US-Firmen beispielsweise herausgeben. Andere werden abgefangen, ja, oder über Drittviertfirmen dann erschlichen. Ja. Die Methoden sind wirklich sehr, sehr kriminell. Und die NSA anwenden, das ist auch deswegen ein Hohn, was die Bundeskanzlerin im TV-Duell gesagt hat, dass es eben auf deutschem Boden keine Verletzungen gibt. Da müssten erstmal die Abhörstationen geschlossen werden, die NSA in Deutschland betreibt. Aber vermutlich möchte sie darauf anspielen, wieder so eine rhetorische Spitzfindigkeit, ja, weil ja die Stationen bzw. die Kasernen und Militärgeländen in Deutschland von ausländischen Streitkräften eben nicht als deutsches Hoheitsgebiet zählt, sondern als Hoheitsgebiet der jeweiligen Nation, in dem Fall USA. Und damit zählt es nicht mehr als deutscher Boden. Ja. Sehr, sehr bedenklich. Ich finde, man sollte die Kommunikation zu diesen Stützpunkten einfach kappen, weil das darf man ja außerhalb der Kaserne. Da gehören die Leitungen wieder dann im eigenen Land. Sollte man vielleicht kappen, um damit dann hier mal auch ein Zeichen zu setzen und die Abhörtätigkeit zu unterbinden. Ja, man könnte auch Störsender um diese Station herum machen, damit die Abhöraktion verhindert wird. Ja, also man hätte durchaus Möglichkeiten. Es ist halt nur die Frage, was man bereit ist zu tun, ja, um klar zu machen, dass es so nicht geht. spätestens wenn Leitungen gekappt werden und Störsender installiert werden, dann wird die US-Regierung auch Verhandlungen führen und nachweislich dann vielleicht auch die Spionagetätigkeiten einschränken, um eben nicht den kompletten Ausfall dieser Spionagesysteme zu riskieren. Ja. Gut, blablabla, ich kann es nicht ändern. Man sollte es ändern, aber wie gesagt, wenn es die Regierung nicht ändert, der User kann es ändern. Weg mit der Bequemlichkeit, anfangen zu verschlüsseln. Ja. Deutsche Dienste nutzen, oder sagen wir mal lokale Dienste benutzen. Ja. Wenn ich jetzt in Italien wohne, nützt nichts, wenn ich einen deutschen Server benutze, ist schon wieder eine Landesgrenze dazwischen, obwohl Europa eben, wie gesagt, außer England noch okay ist. Trotzdem, ja, versuchen, lokale Server zu nutzen. Möglicherweise, wer seinen Rechner sowieso immer laufen hat, der kann auch mal einen lokalen Mail-Server laufen lassen. Ja, mit Linux ist es zum Beispiel kein Problem. Da gibt es schon sehr, sehr gute Mail-Server und damit kann man dann auch am sichersten sein. Ja. Gut. Ein anderes Thema, was besonders einschlägt in der nächsten Woche, ist sicherlich die IFA. Ja, IFA, Internationale Funkausstellung in Berlin. Die Branche, ja, das ist also ein sehr kurioses Gebilde momentan, finde ich. Ja. Die Industrie ist in einem, sage ich mal, Umbruch, in einer fast schon hohen Stimmungslage. Ja, sie frohlocken, ja, und bieten Produkte an, die wirklich ganz, ganz toll sind, ja, und die Entwicklung geht auch immer rasender voran. Super Sache. Ja, nur momentan habe ich das Gefühl, als ob die Benutzer, die Kunden, der Markt eben nicht in dem gleichen Maße euphorisch ist wie die Industrie, die momentan die Produkte hier präsentiert. Und das mag hauptsächlich daran liegen, dass eben die Verfügung von Geld geringer geworden ist, um es mal so auszudrücken. Ja, die Wirtschaftskrise steckt manchen noch in den Knochen. Ja, die Euro-Krise lässt einem nachdenken. Und somit sind die Verbraucher etwas verunsichert, ja. Und dann kommen eben auch noch die Verunsicherung dazu, die neuen Dienste, die fast alle irgendwo cloud-basiert sind oder Daten wieder irgendwohin übertragen, meistens eben auch wieder in die USA, dass hier auch immer mehr Leute jetzt bewusst zurückschrecken davor. Und das kann ich auch durchaus sehen, dass die Leute, die sowieso schon, also die in Anführungszeichen die Normalos, ja, der Mainstream, der sowieso schon skeptisch war gegenüber Google und Co., ja, dass die jetzt hier sagen, seht ihr, ich hab's euch ja gesagt, ja, erst recht nicht, und damit sind viele Sachen schon raus. Ich sag zum Beispiel nur, der Aufschrei, sogar, also nicht nur in Europa, ja, sondern auch in den USA, der Aufschrei wegen der Xbox One und dem Feature, das eigentlich ein Zwangsfeature sein sollte, mit der immer lauschenden und aufnehmenden Kamera, ja, das ging dann zum Beispiel schon zu weit und das zeigt, dass der Verbraucher hier durchaus jetzt mittlerweile mehr Bedenken hat und das geht eben auch so grundsätzlich durch die Unterhaltungselektronik durch und Elektronik, Skepsis plus Unterhaltung, fehlendes Geld, da könnt ihr euch vorstellen, dass dann hier bei den Benutzern ja die Euphorie sich in Grenzen hält. Ja, und das höre ich auch immer wieder. Ich meine, in Deutschland hält sich die Technik-Euphorie ja sowieso schon immer in einigermaßen in Grenzen. Nur ich habe das Gefühl, dass es diesmal besonders schlimm ist, wenn ich so höre, was die Leute hier sagen. Sie vertrauen nicht mehr den Firmen. Und da werden dann halt sogar schon mal grundsätzliche Fragen gestellt nach dem Warum, wieso, weshalb soll mein Fernseher denn ein Smart TV sein? Ja? Warum soll denn beispielsweise die der Kühlschrank jetzt hier mit dem Android-Tablet versehen sein. Ja, bringt mir das noch was? Ja? Oder weiß dann nur noch jemand, wenn meine Milch im Kühlschrank sauer geworden ist? Ja? Also es ist schon schade, muss ich sagen, dass die Euphorie hier bei den neuen Produkten, bei den Konsumenten eben nicht so ankommt. Auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen. Und ich denke, dass deswegen die IFA auch vom 6. bis 11. September wird sie ja stattfinden, dass die 1400 Aussteller hier es schwer haben werden, die Benutzer außer den Fachbesuchern eben zu begeistern. Ja, es ist wirklich schwierig. Ja. Aber ich hab's auch, ich war, vielleicht ist es auch ein bisschen Skepsis von mir, weil ich war ja auch auf der Gamescom, wie gesagt, oder vorletzte Woche, und da war ich also schwer enttäuscht, auch von den Anbietern, was den Ausstellern, was gezeigt wurde, von den Leuten, die kamen, und ich finde, da konnte man auch schon deutlich sehen, dass so ein gewisser Verdruss einzieht in die Konsumentenbranche, obwohl es damals mit einem Besucherrekord geendet hat. 340.000 Leute waren es, glaube ich. Und das war wirklich super. Ja, also von den Zahlen her super. Aber die Frage ist, wie viele werden letztendlich dann zum Kauf von so einem neuen Produkt animiert werden? Ja? Die IFA sagt zwar immer, ja, wir sind ja eigentlich mehr nur so eine Fachmesse. Ja? Aber letztendlich heißt es ja, die Leute informieren sich über die Messen, über die Neuigkeiten, ja, von der IFA, und ob dann solche super Aktionen wie von großen Elektronikketten, ja, jetzt schmeißen wir unsere Geräte, die alten, raus für die Neuheiten der IFA. Ja. Das hat früher oftmals gezogen. Ich bin mal gespannt, ob das dieses Jahr auch so zieht, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, nach der Enttäuschung auch zum Beispiel mit einem 3D-TV, ja, wo die Industrie ja so stark gedrängt hat, 3D-TV, 3D-TV, und den meisten Konsumenten ging das sowas von, ja, am Ärmel vorbei, unter anderem auch mir, ja, aber auch das mit der Blu-ray war ja schon grenzwertig, ja. Ich habe bis heute keinen Blu-ray-Player und ich sehe auch keine Notwendigkeit dafür, weil die Blu-ray schon jetzt veraltet ist, ja. Streaming wird die Blu-ray früher oder später ablösen, ja. Schon jetzt bietet Sony einen Streaming-Service an, der wesentlich bessere Qualität rüberbringt, als die Blu-ray kann. Ja, also von mir wäre der Sprung DVD zu Streaming-Media, und viele, sage ich mal, die jetzt eben die Blu-ray auch akzeptieren und kaufen, die werden auch noch mal enttäuscht werden, wenn nämlich die Blu-ray bei weitem nicht so die Lebenszeit hat wie die DVD. Ja, das denken ja alle. Das ist in den nächsten 10 Jahre dann alles wunderbar, super. Nein, das wird so nicht sein wie bei der DVD. Das wird noch andere Züge annehmen. Ich bezeichne die DVD gerne als Minidisc, ja, der Videoszene. Ja. Sie kam zu spät, sie brachte zu wenig Vorteile für den Otto-Normalverbraucher. Und dann kam das bessere Format schon hinterher. Gut. Dennoch, die IFA, auch wenn hier keine 3D-Fernseher groß mehr im Mittelpunkt stehen werden, weil es sich keiner mehr dafür interessiert, wird wieder Neuigkeiten natürlich bringen. Aber ja, die Frage ist, wie werden sie eben akzeptiert werden, und wird es sich für diese vielen Aussteller auch lohnen, hier herzukommen und diese Produkte teuer zu präsentieren? Wir werden es sehen. Ja, physisch da und doch nicht hier, ne? Per Roboter zur Arbeit, ja, wem das irgendwie bekannt vorkommt, ne? Big Bang Theory Fans irgendwo, ja? Genau, der Sheldon-Bot, der Shell-Bot, ja. Ja, es ist wohl auch eine Sache, die wohl bald möglich sein könnten, ja. Nämlich eben, dass Avatare, also Roboter-Avatare sozusagen, ja, die sich in einer Umgebung, in einer echten Umgebung bewegen können, ja, eben gesteuert werden, beziehungsweise was der sieht, dieser Roboter, was der hört, ja, wird an jemand übertragen, der wo ganz anders sitzt, und er steuert sozusagen diesen Roboter. Er ist sozusagen dieser Roboter an einer anderen Stelle, ja, im Raum, und sozusagen der Geist, das Gehirn sitzt dann eben woanders, nämlich zum Beispiel daheim auf der Couch, ja, mit dem Computer vorne dran, einem Laptop. Ja. Aber man kann dann doch zum Beispiel virtuell wohin gehen. Aber es ist eigentlich ja gar nicht virtuell, es ist ja wirklich dann, es geht ja wirklich etwas dorthin für einen. Ja. Also so halb virtuell, halb real. Damit kann man natürlich auch Interaktionen machen, ja. Was normalerweise so nicht geht, wenn man zum Beispiel, sag jetzt ganz einfach, wenn man Street View irgendwas schaut, das sind ja keine Live-Daten, man kann auch nichts aufheben, was auch gerade auf der Straße liegt, ja, und sich genauer angucken. Aber mit so einem Roboter wäre das theoretisch möglich. Interessant wird es zum Beispiel bei Firmen mit Arbeitskräften. Und da kommt man nämlich genau wieder zu diesem Shellbot, ja, der das schon eindrucksvoll in der Serie gezeigt hat. Und das könnte tatsächlich dann real werden, warum auch nicht, ja, hätte seine Vorteile, dass zum Beispiel in der Firma das Roboter-Ego, ja, quasi vor Ort ist, in der Firma agiert, ja, aber gesteuert von dem Arbeitnehmer daheim beispielsweise, so dass man zum Beispiel durchaus hier mit seinem Roboter im Büro rumfahren kann, entsprechende Sachen machen, ja, man ist quasi physisch vor Ort, ja, nur nicht der eigene Körper. Ist ziemlich schwierig auszudrücken, ne? Das Robo-Ego, ja. Und da kann man zum Beispiel dann auch mit so einem Roboter in Besprechungen gehen, ja, und so weiter und so weiter. Und diejenigen, die dann dort sind, hätten ein Robo-Avatar, mit dem sie interagieren können, ja, also nicht nur virtuell, ja, was eben doch einiges kompliziert, sondern eben auch mit einem, wenn auch Roboter, ja, aber doch einem Gegenüber, ja, das, wo sie wissen, das ist mein Kollege beispielsweise. Ja, also das wäre eine denkbare Sache. Beispielsweise auch in der Medizin könnte man sowas nutzen, ja, dass zum Beispiel ein besonders guter Chirurg, der sehr, sehr gefragt ist, eben ohne dass er 12 Stunden, 16 Stunden irgendwie mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen muss, um eine Operation zu machen, dann kommt er hier mit Jacklet an, macht vielleicht schon einen Fehler. Nein, dass der eben dann den Roboter quasi steuert von woanders, ja, und damit eine Operation durchführen kann, eine physische Operation, ja, ohne dass er vor Ort ist, selbst, aber trotzdem mit seinem alter Ego, mit seinem Robo-Ego eben dort ist. Ja. Shelton lässt grüßen, ja. Aber wir wissen ja, oftmals sind solche Serien dann Vorreiter. Ja, irgendwann kommt's, auch wenn man drüber gelacht hat. Ich habe das Video, den Videoausschnitt mal verlinkt. Ja, aber wenn man da drüber lacht, zuerst, wenn man das sieht, so muss ich sagen, bei genauerer Überlegung ist es eigentlich sehr, sehr genial. Ja. Doch. Ja, dann zum Schluss noch was Kurioses. Ich weiß nicht ganz, ob das so lustig ist, aber also ein Schmunzeln hat mir es doch, zumindest beim Lesen der Schlagzeile, ins Gesicht getrieben, ja. Es gibt eine Firma, die nennt sich Uber, ja, sehr komischer Name, und die haben eine App, mit der man Taxi zum Beispiel rufen kann und eben in Anspruch nehmen kann. Und jetzt verklagen die Taxifahrer, ja, diesen App-Hersteller Uber, weil sie zu wenig Trinkgeld bekommen, also weil sie weniger Trinkgeld bekommen als vorher. Ja. Und woher kommt das? Der Anbieter bietet natürlich für die Kunden, also das heißt für die Fahrgäste, als besonderen Service an, dass eben in dem Preis, den Uber verlangt, Also es ist quasi eine eigene Taxiflotte, wenn man so will, ja, die eben Uber requiriert. Jeder Taxifahrer kann sich dafür allerdings registrieren. Und wenn es dann ein Uber-Kunde ist, dann darf der zum Beispiel eben kein Trinkgeld mehr verlangen, weil das eben in der App drinsteht, dass in dem Preis bereits das Trinkgeld enthalten ist. Ja, das ist allerdings den Fahrern offenbar zu wenig. Ja. Und jetzt steht man vor dieser kuriosen Situation, dass die Firma verklagt wird, weil die Taxifahrer eben jetzt weniger Trinkgeld bekommen. Es steht eben auch auf der Seite drauf, dass es nicht notwendig ist, Trinkgeld zu geben. Ja. Und entsprechend machen das dann die Leute nicht, weil die ja gesagt bekommen, sie haben schon Trinkgeld bezahlt. Und die Taxifahrer finden es eben nicht so gut. Frag mich natürlich allerdings, warum sich dann die Taxifahrer hier erst anmelden und dann natürlich auch mehr Fahrgäste bekommen. Wenn ihnen das Trinkgeld dann so wichtig ist, dann sollten sie doch die Firma Uber eben nicht benutzen und dann eben das Trinkgeld eben wieder so verlangen, ja. Aber die sehen das natürlich ein bisschen anders und verklagen jetzt eben die Guten da. Ich meine, das Geschäftsmodell ist auch sehr, sehr interessant. Ja, es wäre eine interessante Überlegung, das vielleicht auch mal hier lokal zu machen, ja, aber ich denke, man hätte hier so ähnliche Hürden da zu nehmen und die Taxiunternehmen wären das sicherlich nicht sehr begeistert darüber. Aber nun gut. So ist das, ne? Also ich habe schon ein bisschen gelacht darüber, wegen fehlenden Trinkgeld, dann verklagt man eine App-Firma. Wow, das ist ja cool. Vielleicht kann ich auch jemand verklagen, weil fällt mir jetzt nichts ein. Ja, wenn ich lange überlege, dann fällt mir schon was ein. Vielleicht wegen den hohen Benzinpreisen. Genau, ich verklage jemanden wegen den hohen Benzinpreisen. Ja? Muss doch gehen irgendwie. Dann kann ich ihn da verklagen. Vielleicht Syrien. Nein, ist schon gar nicht schuld. Wer ist denn schuld für die hohen Benzinpreise? Die USA? Klatsch, USA. Nein! Okay. Gut, dann muss ich sagen, das war's wieder für heute von der Rios-Wohnsicht. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder mal Themenvorschläge, dann könnt ihr die mir gerne schicken auf Google Plus. Einfach oben Wochensicht suchen und dann könnt ihr mich finden. Ja, kein Problem. Wochensicht ist ja public. Ja, also warum nicht Google Plus benutzen? Ja, egal was ich benutze, wäre sowieso offen im Internet. Oder ihr könnt meine Mail schreiben, rio@thenetcast.com. rio@thenetcast.com. Und da könnt ihr mir dann ebenfalls alles schicken. Damit sage ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!